Füllebewusstsein. Der Weg in den inneren und äußeren Reichtum. Wir haben nun ausführlich genug die existenzielle Ursache des Mangelbewusstseins und seine Begleiterscheinungen beschrieben. Unruhe, Getriebensein, mangelnder Selbstwert, Angst, Gier, Neid, Stolz. Und Rüdiger hat erörtert, wie wir mit Ganzheitsbewusstsein und Askese ins Füllebewusstsein gelangen können. Hier nur mein Part zu dieser Frage. Wie bereits in der Einführung erklärt, gehe ich davon aus, dass die Erfahrung der Fülle genetisch und seelisch in jedem von uns angelegt ist. Zugegeben, es ist eine wagemutige und einflussreiche These. Dennoch gehen viele eher skeptisch gesinnte Experten verschiedenster Wissenschaftsgebiete davon aus, dass der Mensch nicht mehr als ein vernunftbegabtes Tier ist, unbewusst doch nur durch relativ primitive Triebe gesteuert. Letztendlich ist sich dann doch jeder nur der Nächste und Altruismus nur eine unbedeutende Stilblüte der Evolution. Doch wir finden in zahlreichen Kulturkreisen auch Mythen und Philosophien, die den Glauben an das Gute, das Schöne und das wahre Menschen emporhalten. Auch die positive Psychologie und die Glücksforschung haben in den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche Untersuchungen bestätigt, dass Großzügigkeit sehr wohl in uns angelegt ist und uns auch auf vielen Ebenen gut tut. Sie entspannt uns, sie fördert unser Selbstbewusstsein, sie schenkt uns Sinn im Leben, sie nährt unsere Beziehung, sie stärkt unser Immunsystem und dient letztendlich auch, langfristig und nachhaltig betrachtet, unserem Erfolg im Leben. Eine Brücke zwischen den eher skeptischen und den optimistischen Lagern schlagen für mich jene entwicklungspsychologischen Ansätze wie die Bedürfnispyramide nach Maslow oder Spiral Dynamics von Don Beck. Diese gehen davon aus, dass der Mensch seine Reise egozentrisch und damit relativ mangelorientiert startet, jedoch sehr wohl in ein weiteres und auch großzügigeres Bewusstsein hineinreifen kann. Aus dieser Perspektive geht es darum, jene unbewusste Fülleerfahrung der ersten 9 Monate im Mutterleib nun bewusst und reif wiederzuerschaffen. Ich persönlich gehe sehr pragmatisch an die Sache ran. Egal wer recht hat, und wahrscheinlich hat es keiner ganz und alle zum Teil, ich schaue auf unsere Welt und denke, hey, so kann es einfach nicht weitergehen. Es ist zu einfach, den Kopf zynisch oder ängstlich in den Sand zu stecken. Lass es uns versuchen. Ich glaube, jeder von uns hat schon einmal die Erfahrung gemacht, plötzlich zu viel mehr fähig zu sein, wenn du an dich glaubst und besser noch, wenn dies andere auch tun. Glaube versetzt Berge. Oder wie der Hirnforscher Professor Gerhard Hüther sagt, um die Entfaltung noch schlummernder Potenziale anzuregen, bedarf es 3er Komponenten. Einladung, Ermutigung und Inspiration. Das gilt für unsere Beziehung zueinander. Menschen öffnen sich, wenn sie eingeladen, anstatt gezwungen, ermutigt, anstatt angezweifelt und wenn sie durch gute Vorbilder inspiriert werden. Das war und ist das Geheimnis all der alten Mythen. Sie laden uns ein, an etwas Größeres zu glauben. Sie ermutigen und inspirieren uns. Stell dir eine Welt vor, in der Kinder von Geburt an täglich dieselbe Botschaft von ehrlichen und wachen Eltern empfangen. Du bist gut. Du bist reich. Du kannst das. Ich vertraue dir. Dasselbe dann in der Schule. Hey, du bist gut. Du bist reich. Du kannst das. Ich vertraue dir. Und dann so weiter in all unseren Liebes- und Arbeitsbeziehungen. Wir sind gut. Wir sind reich. Wir können das. Wir vertrauen uns. Wir haben doch, solange unser Erziehungssystem uns eher begrenzt als ermächtigt, doch überhaupt gar keine Ahnung, wer wir individuell und kollektiv sein können. Also lass es uns herausfinden. Ja, im Augenblick mag das noch wie Utopie klingen. Weißt du was? Na und? So fing es doch immer an, mit einer einzigen verrückten Idee. Und für mich in Bezug auf unser Thema lautet die so. Wir Menschen sind vom Potenzial her großzügige, vertrauende und liebevolle Wesen. Und da Mangel eine Illusion ist, können wir sie durchschauen und gemeinsam eine Welt der Fülle erschaffen. Wenn du mich fragst, ich scheitere lieber an einem großartigen Entwurf, als mich mit vorgegebenem Mittelmaß zufrieden zu geben. Also rufe ich dir hier mit diesem Hörbuch einladend zu, auch wenn ich dich noch nicht kenne, ich glaube zutiefst daran, dass du, und ich meine genau dich, dass du gut bist, dass du reich bist, dass du es kannst. Und ja, ich vertraue dir. Ich möchte dich ermutigen, deiner Sehnsucht zu folgen und dich bewusst von leuchtenden Beispielen großdenkender, mutig handelnder Menschen inspirieren zu lassen. Lass uns auch die Meckerer und Zyniker einladen. Und falls sie nicht wollen, okay. Irgendwann wird das Spiel der Fülle kollektiv interessanter werden als die engstirnigen, trennenden Konflikte der heutigen Zeit. Hier kommt meine Einladung an dich. Egal, woran du bisher geglaubt hast, lass uns beide, zumindest für den Zeitraum dieses Hörbuchs, von dem Punkt kommen, Mangel ist eine Illusion. Trennung ist eine Illusion. Und jede Illusion kann im Geist berichtigt werden. Fülle ist real. Liebe ist real. Fülle und Liebe können durch Glauben und konkrete Handlungen verstärkt in diese Welt gebracht werden. Reichtum ist unser aller Geburtsrecht.